Ich bin ein Krimineller, ich bin nicht der nette Tool-Dealer von nebenan, ich bin der Tool-Deer, der auf ein Dachboden heimlich Berserk anbaut. Das beste Dopemittel in ganz Ragnarok, mein Ware ist 1A. Er beit heimlich Berserk auf seinen Dachboden an. Erbärmlich Berserk auf seinen Dachboden an. Cannabis, Cannabis in Ragnarok, die Berserk-Potion. Komm, nimm dieses Zeug, ziehe es dir rein. Du wirst sowas von abgehen, das wird dir gefallen. Mein Bester, nur 3000 Zinnis. Er beit heimlich Berserk auf seinen Dachboden an. Ich bin dein Dealer, nimm dieses Zeug, du willst es los. Nimm es, nimm es! Berserk-Potion! Berserk-Potion ist das Cannabis in Ragnarok online.